Kapitel 4 Verben mit Vokalwechsel. Beispiel: Ich fahre nach Berlin. Er fährt auch nach Berlin. Er fährt auch nach Berlin. Er fährt auch nach Berlin. Und jetzt Sie. Ich fahre nach Berlin. Er fährt auch nach Berlin. Ich schlafe viel. Er schläft auch viel. Ich laufe viel. Er läuft auch viel. Ich helfe gerne. Er hilft auch gerne. Ich nehme einen Kaffee. Er nimmt auch einen Kaffee. Ich esse Spaghetti. Er isst auch Spaghetti. Ich lese Zeitung. Er liest auch Zeitung. Ich spreche Deutsch. Er spricht auch Deutsch. Ich sehe gerne Fußball. Er sieht auch gerne Fußball.